Soldaten. Bei dem Ausbruch im November waren mindestens 7 Menschen gestorben. 325 Euro beträgt die Wohnpauschale im höchsten BAföG-Satz, doch in mehr als der Hälfte aller Hochschulstädte reicht das nicht einmal für die Kaltmiete. Vielerorts muss ein großer Teil des gesamten BAföGs für die Wohnung bezahlt werden, so eine Studie des Online-Portals Immowelt. Am teuersten ist es in München, hier macht die Kaltmiete 87% des BAföGs aus. 3:01. Bayern 1, Oberbayern aktuell. Mit Matthias Lauer. Die Corona-Pandemie hat Urlaub im Ausland ja mehr oder weniger unmöglich gemacht. Deshalb wurden die Naherholungsziele vor ein paar Wochen fast überrannt. Die Folge war, dass der Landkreis Miesbach Mitte Januar ein Ausflugsverbot verhängt hat. Knapp 2 Wochen hat es gegolten. In der Zeit wurde der Miesbacher Landrat in den sozialen Medien beleidigt. Eine aufgeheizte Stimmung. Aber inzwischen hat sich die Lage beruhigt und die Tourismusverantwortlichen versuchen, die Wogen zu glätten. Nun heißt es, die Münchner seien herzlich willkommen. Jetzt kompakt und zuverlässig das Bayernwetter mit Christian Kienast. Schönen Nachmittag Ihnen allen. Mensch, oder? Kann man doch fast lassen, so wie es ist. Hier und da noch ein kleines Wölkchen, aber meistens blank geputzter Himmel an diesem Mittwochnachmittag bei 13 bis 20 Grad. Und weil es so ist, lassen wir es morgen genauso. Da haben wir zwar noch hier und da ein paar Nebelschwaden in der Früh, ist aber kein Ding. Die lösen sich schnell auf. Dann 13 bis 20 Grad genauso wie heute. Erst am Freitag dann so ein bisschen Wetterwechsel. Da kriegen wir eine Kaltfront zu uns nach Bayern rein und die kann dann hier und da auch mal Schauer bringen bei 7 bis 16 Grad. Wochenende dann schon wieder freundlicher mit Sonnenschein, allerdings ein bisschen kühler als jetzt. Und hier ist der Bayern 1 Verkehrsservice auch mit minutengenauer Stauzeitmessung. A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld abschnittsweise stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Auf der A7 Würzburg Richtung Ulm in Höhe Langenau ein Unfall. A92 München Richtung Deggendorf zwischen Moosburg Nord und Landshut West Unfall auf der rechten Spur. A99 Westumfahrung München Richtung Nürnberg zwischen dem Dreieck Allach und Ludwigsfeld ein Unfall auf der mittleren Spur. Es staut sich deswegen auch auf der Eschenrieder Spange. Und noch auf die B388 passt Richtung Linz. Hier ein Unfall zwischen Obernzell und Untergriesbach. Hier ist die Rora am Nachmittag. Einen schönen Mittwochnachmittag und es ist ja ein wirklich sehr schöner Nachmittag und auch ein sehr warmer Nachmittag. Und ich vermute stark, die Ersten überlegen bereits, mit wie wenig Klamotten sie sich möglicherweise in der Sonne räkeln könnten. Wenn da vorher nicht der Blick in den Spiegel wäre. Sehr viel weiß, in meinem Fall jedenfalls. Und möglicherweise auch mehr, sagen wir, Körper als noch vor 3 oder 4 Monaten. Das ist gemein, denn es ist doch so, dass wir ganz offensichtlich schneller zunehmen als abnehmen. Aber warum ist es so? Für mich eine der entscheidenden Fragen des Lebens. Also wenn Sie eine Antwort haben, lassen Sie mich und den Rest Bayerns teilhaben. Warum nehmen wir schneller zu als ab? Schreiben geht an studio@bayern1.de oder auch eine Sprachnachricht schicken. Oder natürlich auch gerne durchrufen unter der 0800 80 80 456. Warum ist das so? Warum nehmen wir schneller zu als ab?

but sometimes it hurts instead. Where do you go, my lovely? Fragt, warum ist das so? Ja, und gerade jetzt, wo der Frühling kommt, spricht ja wieder alles vom Zunehmen Nee, eigentlich sprechen wir eher vom Abnehmen. Ganz nach dem alten Klagelied, wir wollen niemals auseinandergehen. Und hätten Sie gewusst, dass der Mond von links nach rechts zunimmt? Nur das Gemeine daran ist, der muss ja gar nichts weiter tun, weil der Mond weiß, in ein paar Tagen nehme ich dann auch von selbst wieder ab. Solche Gewissheiten wie da oben der Mond haben wir Menschen hier unten leider nicht. Denn wir nehmen schneller zu als ab. Ich sag immer, nur der Blick auf die Sachertorte, peng, schon grinst die Problemzone hämisch. Kalorien auf den ersten Blick. 0880 80 456 ist die Nummer, wenn Sie mir die Frage beantworten könnten. Warum ist denn das so? Warum nehmen wir schneller zu als ab? Eine Idee hat Rudi. Für mich ist es ganz logisch, weil man einfach lieber essen oder fressen tut als fasten oder einfach mal nichts essen. Wenn ich jetzt eine Woche ein bisschen zu viel esse und die andere Woche dasselbe ein bisschen weniger, nehme ich trotzdem nicht so schnell ab, wie ich vorher zugenommen habe. Da ist aber kein Rhythmus drin, das hat nicht den natürlichen Rhythmus. Ich sage mal, ich lebe lieber so weit es geht, also ich bin da auch kein Asket, lebe ich also, es geht so weit vegan, dann esse ich auch nicht so viel automatisch, weil das nicht so anregt, wie diese ganzen Zusatzstoffe und Salz und Zucker, das regt so mehr Essen an. So bei, ja, Blumenkohl ist irgendwann eine Sättigung erreicht. Ich esse auch noch mal Pommes und alles Mögliche, aber es regt halt einfach dieses viele Salz und Zusatzstoffe, das regt halt zum noch mehr Essen an, dass man mehr zunimmt als einfach Fasten, der macht das schon. Also, ja, da, völlig richtig. Gute Frage. Immer noch meine Frage. Warum ist denn das so? Warum nehmen wir schneller zu als ab? Hat noch wer eine Idee? Ich gehe mal davon aus, dass es vom Essen kommt. Ja? Ach nein. Also, bitte? Das ist ja verrückt. Was sagen Sie? Ja, bitte? Aber wenn ich einmal mehr esse und in der nächsten Woche genauso viel weniger esse, dann habe ich trotzdem immer noch mehr Gewicht, weil es irgendwie schneller geht, dass es drauf geht, als dass es wieder runter geht, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es halt vom Essen kommt. Ja. Und wenn es ums gesunde Leben geht, dann ist natürlich auch unsere Bayern 1 Hausärztin gefragt und das ist Anne-Kathrin Liem. Also prinzipiell ist unser Körper darauf programmiert, für schlechte Zeiten vorzusorgen. Das heißt, er bildet immer ein bisschen Reserven, falls wir in Hungerzeiten gelangen. Dadurch nutzt der Körper wirklich jede Gelegenheit, um Fettdepots anzubauen und dadurch setzt er leichter an, als dass er was hergibt. Also auch wenn wir eine Diät machen und dadurch unseren Stoffwechsel runter reduzieren, ändert sich das sofort, wenn man dem Körper wieder normalwertiges Essen zuführt. Und der Körper baut sofort wieder Fett an, um Reserven zu haben. Wir müssen also leider festhalten, unser Körper ist definitiv ein alter Raffzahn. Warum ist das so? Auch morgen wieder um 1:15 auf Bayern 1. immer kurz vor halb. Bayern 1 Greatest Hits. Jetzt Asia mit Heat of the Moment. Der Sound der 80er. Mein Bayern 1. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your Alexandra, was sagt mein Horoskop? Keine Ahnung, aber ich wünsche dir, dass deine Sterne genauso günstig stehen wie die Edeka-Angebote der Woche. Eisbergsalat, das Stück für 59 Cent. Oder Iglo-Schlemmerfilet, die 380-Gramm-Packung für 1,99 Euro. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Und jetzt wird's Zeit für die Nachrichten aus ganz Bayern. Es ist 13.30 Uhr. Hier ist Bayern 1. Live aus dem BR-Studio Oberbayern. Aktuelles aus Ihrer Region. Mit Matthias Lauer. In den vergangenen Wochen ist die Stimmung vor allem im Raum Miesbach und Schliersee hochgekocht. Auslöser war die Diskussion um Überfüllung und ein Ausflugsverbot. Das hat es für knapp 2 Wochen gegeben. Mittlerweile ist es ruhiger geworden und vor allem die Tourismusverantwortlichen bemühen sich um einen Ausgleich. Während sich der Miesbacher Landrat und der Bürgermeister von Schleching nicht öffentlich äußern wollen, versucht Harald Gmeiner, Vorstand der Alpenregion Tegernsee-Schliersee, die Wogen zu glätten. Also von Krieg ist keine Rede. Also das war also eine richtige Kommunikations- Ich sage nicht Panne, aber das war von den Medien völlig falsch aufbereitet. Von einem Krieg ist nicht zu sprechen. Also grundsätzlich sind die Münchner bei uns alle herzlich willkommen. Das hört sich schon ganz anders an als noch vor ein paar Wochen, als der Slogan umging, Storderer bleibt's daheim. Als der Landkreis am 14. Januar das Ausflugsverbot verhängte, fluteten 600 Kommentare binnen 4 Stunden die sozialen Medien. Der Landrat hat mehrere Anzeigen wegen Beleidigung erstattet. Angebahnt hatten sich die Probleme um eine touristische Übernutzung der beliebten Ausflugsziele aber schon seit Jahren. Nun versucht die Alpenregion Tegernsee-Schliersee mit Rangern das Naturbewusstsein zu verbessern. Bis zu 200 Mal aber wurden Wildschongebiete an einem Wochenende betreten. Jetzt startet auch ein Förderprojekt zur digitalen Besucherlenkung und auch das Dauersorgenkind öffentlicher Nahverkehr müsste dringend auf die Tagesordnung. Georg Bayerle war das, Bayern 1 in Miesbach. Eine Frau, die sich in einem Wald bei München das Sprunggelenk gebrochen hatte, wollte Schmerzensgeld und Schadenersatz vom Waldbesitzer haben. Sie war beim Pilzsammeln über ein Drahtgeflecht gestolpert, forderte deshalb rund 40.000 Euro. Das Landgericht München lehnte die Klage wegen Verletzung von Verkehrssicherungspflichten ab. Begründung: Abseits der Wege müssten Waldbesucher einfach vorsichtig sein. Und jetzt kompakt und zuverlässig das Wetter in Oberbayern. Frühlingshafte Temperaturen heute, blauer Himmel fast in ganz Oberbayern, dazu ein bisschen Staub aus der Sahara und Höchstwerte um 19 Grad. Auch morgen sonnig und mild, genau wie am Freitag. Nachmittags ziehen dann aber im Norden Oberbayerns ein paar Wolken durch. Kurz nach 1:30 der Blick auf die Straßen, hier ist der Bayern 1 Verkehrsservice. Eine Gefahrenmeldung zuerst für die A73 Bamberg Richtung Suhl. Bitte Vorsicht zwischen Ebersdorf und Rödental, da liegt ein Dachgepäckträger. Auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg, ein Unfall in Höhe Schlüsselfeld auf der rechten Spur. A7 Würzburg Richtung Ulm in Höhe Langenau, ein Unfall. Auf der A8 München Richtung Salzburg staut sich zwischen Bad Reichenhall und Schwarzbach bei der Einreise. A92 München Richtung Deggendorf, 5 Kilometer Stau nach einem Unfall zwischen Moosburg Nord und Landshut West. Der Stauzeitmesser sagt, es dauert eine halbe Stunde länger. Und B388 Passau Richtung Linz, hier ein Unfall zwischen Obernzell und Untergriesbach. Bayern 1, die beste Musik für Bayern. Wir spielen Paul McCartney. Die Hits von Jennifer Rush. Und die Weather Girls. Mehr Abwechslung erleben. Das ist Bayern 1. Hi, we're your Weather Girls. Uh-huh. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. She did what she had to do. die beste Musik. We can't. mit Andrew Donald durch diesen Mittwochnachmittag. Jawohl, es ist der 24. Februar. Und was lässt uns eine britische Studie heute wissen? Sag mir, was du für einen Beruf hast und ich sag dir, wie viel du trinkst. Ja, die meinen, je nach Beruf wird mehr oder weniger Alkohol getrunken. Eher mehr trinken laut dieser Studie angeblich Gast- und Kneipenwirte, Handwerker und Reinigungskräfte, am wenigsten Geistliche, Physiker und Meteorologen, man höre und staune. Ministerpräsidenten, stellvertretende Ministerpräsidenten und Ex-Ministerpräsidenten wurden offensichtlich nicht abgefragt, genauso wenig wie Morgenmoderatoren. Ein recht nüchternes Quartett jetzt also hier auf Bayern 1. Die Bayern 1 Super Bayern. Auf jede Frage eine Antwort. So langsam geht's auf 8 Uhr zu. Und damit auf unsere tägliche Videokonferenz. Unsere drei aus der Staatskanzlei in Ihrem Radio und vor allem auf meinem Bildschirm hier. Herr Söder ist schon da, Herr Aiwanger auch, Herr Stoiber. Gut, dann legen wir los. Wie ist die Botschaft für heute? Mich sticht der Hafer, obwohl ich kein Pferd bin. Sei nicht so frech, der Edmund ist kein Hoflinger. Mit euch zwar braucht man kein Zoo. Um was geht's denn heute? Liebe Super Bayern, heute feiern wir mal wieder Geburtstag, denn einer der Gebrüder Grimm, nämlich Wilhelm Grimm, hätte heute seinen 235. Und das ist doch eine gute Gelegenheit, Sie mal zu fragen, mochten Sie eigentlich Märchen, als Sie klein waren? Lieber Herr Morgendings, selbstverständlich. Das ist zwar lange her, aber das vergisst man ja nicht. Das böse Käppchen und der rote Wolf. Rapunzel, lass dein Schaf herunter. Die Prinzessin auf der Linse. Und natürlich das tapfere Metzgerlein. Ede, altes Einhorn. Und dein Lieblingsmärchen war das vom König Schusselbart. Also mir hat der Opa immer Geschichten erzählt, die wirklich passiert sind. Und die waren sehr viel spannender als die ganzen Märchen. Dann lass jucken, Herbert. Hören. Na ja, zum Beispiel, als der Opa noch klein war, hat er immer beobachtet, wie am Nachbarshof jeden Tag ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Gockel eine Tierpyramide machen wollten. Das hat aber nie geklappt, weil der Esel wollte immer ganz oben stehen. Und das hat der Gockel nicht mitgemacht. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Die erinnert mich an die vom Transrapid und dem Hauptbahnhof, der sich in einen Flughafen verwandelt und dann in 10 Minuten... Heucht einmal, Hänsel und Gretel. Das ist ja nicht mit anzuhören. Ich weiß, Märchen haben natürlich einen Symbolcharakter und auch eine Botschaft. Aber wer ernsthafte Politik betreibt, so wie ich, der muss sich mit der Realität auseinandersetzen und hat keine Zeit für erzählerisches Rumeiern. So, so. Und warum ist dann jede Pressekonferenz von dir eine Märchenstunde? Weil das ja klar ist. Also lieber Herr Morgendings, wenn Sie uns wieder auf den Monitor vierteln wollen, fangen Sie Ihre Maus und klingen Sie durch die Kamera. Sie wissen ja, wo unser Bildschirm wohnt. Unsere Super Bayern. Auf jede Frage eine Antwort. Mit Bayern 1 Kabarettist Wolfgang Krebs. Auch morgen wieder um 7:45. Exklusiv auf Bayern 1. I tell myself that I can't hold out forever. Für Bayern. Stronger, well, there's nothing more. Du verdienst keine Freunde. Wie kann man nur so hässlich sein? Ich reiß dir deinen Kopf ab. Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Doch jeder dritte Jugendliche ist schon Opfer von Hate Speech geworden. So wie Malte. Da hat sich dann so ein richtiger Hate mir gegenüber breit gemacht. Und oftmals fühlt man sich dann wirklich auch, als verdient man Liebe nicht. Was wahnsinnig traurig ist und überhaupt nicht stimmt. Aber man fühlt sich so, also ich habe mich so gefühlt. Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass. Seid alle dabei unter telekom.com/gegen-Hass-im-Netz. Wer nachts gut schlafen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es ist 14 Uhr. Immer gut informiert mit Bayern 1. Hier sind die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Mit Olivia Boger, das sind die Themen. Spahn verteidigt Corona-Management im Bundestag. Impfbereitschaft ist doch höher als angenommen. Hamburger Zoll meldet größten Kokainfund Europas. Das Wetter sonnig, die Höchstwerte 20 Grad. Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Bundestag die Corona-Strategie der Regierung verteidigt. Spahn rief die Länder auf, beim Impfen mehr Tempo zu machen. Nach anfänglichen Lieferproblemen gäbe es jetzt genügend Impfstoff. Viel Hoffnung setzt er auf neue Testverfahren. Beide Tests, Schnelltests wie Selbsttests, können uns helfen, sicherer mit dem Virus zu leben. Sie helfen uns Schritt für Schritt auch ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben und dabei auch vor allem Sicherheit zu haben. Corona gibt nicht einfach auf, das Virus gibt nicht einfach auf, aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, damit umzugehen und ein Stück Normalität zurückzugewinnen, und Testen leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Spahn dringt also auf mehr Tempo beim Impfen und die Kassenärzte mahnen die Bundesländer, den Impfstoff von AstraZeneca nicht liegen zu lassen. Es sei Sache der Länder, festzulegen, wer die hunderttausenden freien Dosen dieses Vakzins erhalten soll. AstraZeneca hat inzwischen zwar Probleme bei der Produktion seines Impfstoffs in der EU eingeräumt, trotzdem will der Hersteller die Lieferzusagen einhalten. Man werde die fehlenden Dosen von Produktionsstandorten außerhalb der EU organisieren. Die Bereitschaft, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ist offenbar höher als bislang vermutet. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Robert-Koch-Instituts. 4 von 5 Befragten gaben an, dass sie Interesse an einer Impfung haben. Noch unentschlossen sind 12%, lediglich 8% sagten, dass sie sich auf keinen Fall oder eher nicht impfen lassen möchten. Bei der ersten Befragung zeigte sich, dass die Impfbereitschaft im Alter steigt. Unter den Befragten, die bereits die erste Impfung erhalten haben, gaben alle an, sich auch ein zweites Mal impfen lassen zu wollen. Philipp Eckstein, Hamburg. Und im Hamburger Hafen haben Zöllner eine riesige Menge Kokain sichergestellt, insgesamt 16 Tonnen. Auf der Straße könnte der Stoff bis zu 3,5 Milliarden Euro bringen. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in 3 Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Benedikt Strunz, Hamburg. 2:03. Bayern 1, Oberbayern aktuell. Mit Matthias Lauer. Noch ist das ja kein Problem, weil es zu wenig Impfstoff gibt. Aber in ein paar Monaten soll sich das ändern. Und dann wird geimpft, bis die Spritzen glühen. So das Ziel. Und deshalb suchen gerade die oberbayerischen Landkreise Örtlichkeiten für die geplanten Impfaußenstellen. Die fordert das Ministerium ab April für jeden Landkreis. Mal abwarten, ob es klappt. Auf jeden Fall leben alleine im Kreis Starnberg schon mal mehr als 11.000 Menschen über 80. Da gibt's viel zu tun. Jetzt kompakt und zuverlässig das Bayernwetter auf Bayern 1 mit Christian Kienast. Haben Sie es gehört vorhin bei Frau Rohrer hier auf Bayern 1? Meteorologen vertragen wenig Alkohol. Susanne, das kann man noch ein bisschen genauer sagen. Also meine Erfahrung ist, je höher die Meteorologen im Rang steigen, also der Ober-Ober-Chef-Meteorologe, der verträgt wirklich überhaupt gar nichts. Meine Erfahrung, und ich bin ja ganz unten angesiedelt auf dieser Leiter. Wir haben Hoch Ilonka, das wankt nicht. Das bringt uns einige einiges an Sonnenschein an diesem Nachmittag bei 13 bis 20 Grad. Natürlich, von oben kommt nichts Neues nach. Sahara-Staub sehen wir so ein bisschen, und weil es so schön ist, machen wir es morgen genauso. Hier und da Frühnebel, der ist schnell weg, und dann viel Sonne bei 13 bis 20 Grad. Freitag dann vielleicht hier und da ein paar Tropfen, aber am Wochenende schon wieder freundlicher. Und hier ist der Bayern 1 Verkehrsservice auch mit minutengenauer Stauzeitmessung. A3 Würzburg Richtung Nürnberg. Zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld ist die A3 wegen Bergungsarbeiten, nein, Gottlob, nicht gesperrt, aber es ist nur eine Spur frei. A6 Pilsen Richtung Nürnberg, da staut sich zwischen Waidhaus und Pleistein. A7 Füssen Richtung Ulm, Stau zwischen dem Grenztunnel Füssen und Füssen. A8 München Richtung Salzburg, Stau zwischen Bad Reichenhall und Schwarzbach. A92 München Richtung Deggendorf. Zwischen Moosburg Nord und Landshut West 5 Kilometer Stau nach einem Unfall, da verlieren Sie eine halbe Stunde. Und auf der B15N Saalhaupt Richtung Neufahrn in Niederbayern auch ein Unfall, und zwar zwischen Schierling Süd und Neufahrn. Hier ist die Rora am Nachmittag. Und für die einen sind es ja die ersten Krokusse, die aus dem Boden sprießen, um den Frühling anzukündigen. Für mich ist es die Kantine. Und wenn die endlich wieder Tische und Stühle rausgestellt hat, dann weiß ich, es ist soweit. Und es ist soweit. Also danke. Und sonnige Grüße auch von mir. Jetzt mit Take That aus den 90ern, mit einem 80er von Robert Palmer. Und hier ist auch noch Whitney Houston. Mehr Abwechslung erleben. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Harry says he changes his mind more than a woman, but she made a bet. Even when the chance was slim, Mein Bayern 1. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. But underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find